Im Mittelpunkt steht der Komponist Heinz Winbeck, der heute vor 80 Jahren in Piflers bei Landshut geboren wurde. Er leitete von 1988 bis 2011 als Professor eine Kompositionsklasse in Würzburg. Seine eigene Ausbildung hatte er in München unter anderem bei Harald Genzmer und Günter Bialas erhalten. Das Komponieren war für Winbeck das Überwinden der Zeit mit Hilfe von Noten, wie er es einmal ausdrückte. Heinz Winbeck ist 2019 in Regensburg verstorben. Doch ist seine Musik weiterhin in Konzerten und Einspielungen lebendig. Unser Concerto Bavarese beginnt mit einer erst kürzlich produzierten Aufnahme. Wir hören das 1993 komponierte Quintett Blick in den Strom. Interpretiert von Mariko Uhme und Alexandra Manitsch Violine, Christian Döring Viola, Johannes und Susanne Gutfleisch Violoncello. Thank you.

Werke von Heinz Winbeck im Concerto Bavarese anlässlich seines 80. Geburtstags. Nach seinem Quintett Blick in den Strom jetzt die Fragmente Heiter, einsam, leise, gesungen von der Mezzosopranistin Luise von Garnier. Begleitet wird sie von Mariko Uhme und Alexandra Manitsch Violine, Christian Döring Viola und Johannes Gutfleisch Violoncello. Mit Schnee und Aussatz fühlt sich die kranke Seele, da sie kommt, mit Beten stellen Feier, in grusigen Feier beschaut. Des Menschen, sich Kinder neigen über das leere Grab der Witwe, der Mutter, sich neigen über das leere Grab Mariens, sich staunend neigen über das leere Grab, heiter, einsam, leise rollen metallene Monde über das Fieberlinnen des Jünglings. Stiller rollt zu Häupten ein Sternbild, dem gesungen ein nächtiges Lied folgt. Leiser rollen vergilbte Monde über die Sterbelinnen, über die kühlen Fieberlinnen des Jünglings. Eh dem Winter und eh dem Schweigen des Winters folgt. Oh, die Stunden der Nacht in schwarzen Zimmern, oh, traurige Kindheit, Oh, die Stufen des Wahnsinns, erfüllt von feuchtem, von gräulichem Leichengeruch. Verfallene Lieder senken sich weinend im Haselgebüsch. Die Schatten der Alten unter der offenen Tür. Oh, die Stufen des Wahnsinns in schwarzen Zimmern. Oh, die Stunden der Nacht in schwarzen Zimmern, erfüllt von Myriads Leichengeruch. An den Wänden sind die Sterne erloschen und die weißen Gestalten des Lichts. Tag, Seele, sich im rosigen Spiegel beschaut. Da sie am Abend ihr Bild im rosigen Weiher beschaut und Schnee und Aussatz von seiner Stirn, von seinen Schläfen sinken. Und die weißen Gestalten des Lichts an den Wänden sind die Sterne erloschen und die bleichen Schatten der Alten. O, der Blinde, der schweigend über goldene Stufen herabsteigt, über verfallene Stufen hinabsteigt ins Dunkel, Helians dunkler Gesang. Aus Teppichen steigt die Nähe, dem Teppich entsteigt das Gebein der Gräber. Das Schweigen verfallene Kreuze am Hügel, Weihrauch im purpurnen Abendwind. Des Weihrauchs Süße im purpurnen Nachtwind. Von schwarzen Münden fließt sanfter Gesang. Im dürren Rohr die sanften Flöten des Wahnsinns. Zerbrochenen Augen in schwarzen Mündern. Von schwarzen Mündern tönt sanfter Gesang. Oh, ihr zerbrochenen Augen in schwarzen Mündern. Da, der Engel im Schwarten der Schwermut. Im Schatten des Wahnsinns. Oh, oh, oh, ihr zerbrochenen Augen. In schwarzen Mündern, da der Enkel in sanfter Umnachtung einsam dem dunkleren Ende nachsinnt. Stille Gott, die blauen Lieder über ihn senkt. Dieser Stunde fühlen sich die Augen des Schauenden mit dem Gold seiner Sterne und die Augen des Schauenden fühlen sich mit dem Gold seiner Sterne sanfter Am Abend versinkt ein Glockenspiel, das nicht mehr tönt. Groß ist die Finsternis im Haus, verschlossen ist das alte Tor. Winterlich das Dunkel im Kahnen, Kastanien geäst, voll Die Schwestern sind ferne zu weißen Geisen gegangen. Nachts hat sie geschläft im finsteren Haus, starrend von Kot und Würmern, da sie zurückgekehrt und thank you. Luise von Garnier sang die Helian-Fragmente »Heiter, einsam, leise« von Heinz Winbeck. Begleitet von Mariko Uhme und Alexandra Manitsch Violine, Christian Döring Viola, Johannes Gutfleisch Violoncello. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2, jetzt mit dem Jagdquartett von Heinz Winbeck. Hier eine Aufnahme von 2021 mit dem Leopold-Mozart-Quartett. Thank you. Thank you. das Streichquartett Nummer 3, das Jagdquartett von Heinz Winbeck. Präsentiert vom Leopold-Mozart-Quartett. Datze Salmina Fritzen und Siva Ziglenetschki, Violine. Christian Döring, Viola. Johannes Gutfleisch, Violoncello. Zum Abschluss dieser Sendung jetzt noch Heinz Winbecks Winterreise. Stationen für 19 Solostreicher mit den beiden Teilen Leiermann und Winterabend. Christian Reuter dirigiert Mitglieder der Staatsphilharmonie Nürnberg. Thank you. Concerto Bavarese zum 80. Geburtstag von Heinz Winbeck. Zum Abschluss hörten wir seine Winterreise in einem Live-Mitschnitt von 2020 aus dem Redutensaal Erlangen mit Mitgliedern der Staatsphilharmonie Nürnberg unter Leitung von Christian Reuter.